Ansprache der Körperzellen bei grippalen Infekten. Mein Liebessegen begrüßt die heilungssuchenden Menschen, die mir, Gott im Ich Bin, ihr ganzes Vertrauen schenken wollen. Wer jetzt offen ist für meinen Liebestrom, der erhält Hinweise, die ihm helfen können, sich schneller durch die Ansprache seiner Körperzellen gesund zu fühlen. Mein Liebessegen bietet den heilungssuchenden Menschen, die aus verschiedenen Gründen immer wieder grippale Infekte bekommen und darunter sehr leiden, die Ansprache der Körperzellen durchzuführen. Mein Liebestrom Gottes bittet dabei die Heilungssuchenden, den vorgegebenen Offenbarungstext, wenn es möglich ist und von ihnen gewünscht wird, nachzusprechen. Den Text auszusprechen nützt den Körperzellen mehr, als ihn nur zu lesen. Beim Aussprechen fließen den Körperzellen vermehrt Kräfte zu, da jedes Wort viel mehr Energie beinhaltet. Deshalb empfiehlt mein Liebegeist den heilungssuchenden Menschen, die Ansprache der eigenen Körperzellen laut zu lesen. Dies fördert die Kommunikation zwischen den Menschen und seinen Zellen. Sie gewöhnen sich an, seiner herzlichen Stimme gerne zuzuhören und sie zu lieben. Sie schätzen sie immer mehr, da sie über sie viel neues geistiges Wissen erfahren. Sie prägen sich allmählich die Mitteilungen ein und versuchen sich selbstständig nach ihnen auszurichten. Dies ist für den heilungssuchenden Menschen ein großer Vorteil, da er binnen kurzer Zeit wieder genesen kann, so er seinen Körperzellen den Text glaubhaft zuspricht. Erst wenn sie spüren, dass sich der Mensch um sie Sorgen macht und rührend kümmert, damit sie bald wieder energiereich und gesund werden, beginnen sie allmählich der Ansprache zu vertrauen. Es ist sehr wichtig für die Körperzellen, dass sie der Mensch aus tiefster Überzeugung heraus anspricht bzw. den Text liest. Er kann immer davon ausgehen, dass seine Krankheit einen Grund hat. Es gibt unzählige Gründe, die grippale Infekte auslösen können. Diese kann euch der Gottesgeist nicht alle aufzählen, denn sonst kommt ihr eventuell ins Grübeln und stellt euch selbst eine falsche Diagnose. Bei grippalen Infekten des Körpers handelt es sich oft um Erkältungen bzw. Unterkühlungen mit schmerzlichen Folgen, denn die Körperzellen wollen eine konstante Temperatur. Sollte die Seele eines Menschen geistig immer mehr reifen und hochschwingen, dann ist sein Körper besonders anfällig für Unterkühlungen. Sein Zellstaat reagiert unangenehm auf niedrigere Körpertemperaturen, weil sich das ganze Nervensystem verkrampft und der Zellstaat mit dazu. Dies führt zu mangelnder Durchblutung im gesamten Körper und die Folge ist, dass weniger Sauerstoff zu den Zellen gelangt, der auch für den Stoffwechsel und die Abwehrbereitschaft des Zellsystems gegen fremde Viren und Bakterien verantwortlich ist und sie mobilisiert. Dies ist nur ein Grund, weshalb ein sensibler gottverbundener Mensch häufiger an grippalen Infekten leiden kann. Die erfreuliche Seite der Medaille ist, dass er viel schneller gesund wird, weil seine hohe Seelenschwingung bald Ordnung im Zellstaat herbeiführt. Dies ist ein großer Vorteil, der den Aspekt der Überempfindlichkeit für Erkältungen überwiegt. Mein Liebegeist gibt euch immer wieder Beispiele zum Nachdenken, damit ihr euch, das menschliche Bewusstsein zusammen mit dem seelischen, in die Richtung des himmlischen Gesetzes verändert. Wenn dies weitgehend erfolgt ist, dann besteht für euch die erfreuliche Möglichkeit, dass ihr in der düsteren Welt viel gesünder lebt, da euch meine innere Liebekraft ständig hochhebt. Bitte denkt immer wieder in diese Richtung. Wenn euch ab und zu grippale Infekte durch Unterkühlungen einiger Körperzonen überraschen, die die eigene Abwehrkraft bereits durch verminderte Energien geschwächt haben, dann geht bitte nicht zu leichtsinnig mit euch um. Gönnt eurem Körper mehr Ruhe und äußere Stille, damit er wieder Energien sammeln kann. Ist der Körper ständig im Dauerstress, kann er sich gegen fremde Krankheitserreger kaum zur Wehr setzen. Sie können von anderen Menschen durch körperliche Nähe übertragen werden, sich vorübergehend im Körper festsetzen und einen enormen gesundheitlichen Schaden anrichten. Deshalb wartet bitte nicht zu lange mit einer ärztlichen Behandlung, Wenn ihr keine Besserung verspürt, bitte sucht einen Arzt eures Vertrauens auf, der euch erst einmal mit Medikamenten versorgt. Diese können zuerst pflanzlicher Art sein, um euer Immunsystem zu stärken. Können sie gegen die vielen schädlich wirkenden Eindringlinge im Körper nichts bewirken, dann ist es höchste Zeit, dass ihr auf Empfehlung eures verantwortlichen Arztes stärker wirkende Medikamente, eventuell auch aus chemischen Substanzen, einnehmt. Dies sollte eine Vorsorge sein, um einer Verschlimmerung eures Krankheitszustandes aus dem Wege zu gehen. Bitte ängstigt euch nicht vor chemischen Medikamenten, denn die Substanzen darin können euer Leben retten, für das ihr die Selbstverantwortung tragt. Diese Einführung in meiner Botschaft biete ich allen heilungssuchenden Menschen an, die im Inneren gerne meiner Liebe nahe bleiben und auch mit mir oft sprechen wollen. Danke für euer Vertrauen. Nun bittet eure Körperzellen um Gehör, damit sie meinen vorgegebenen Botschaftstext über euch aufnehmen können. Meine geliebten Zellen, bitte hört, was ich euch als eurer Gesamtkörper, Seele und Mensch zu sagen habe. Ihr wart in der Vergangenheit sehr traurig, weil ihr des Öfteren mit mir einen Schwächezustand durch Erkältungen erlitten habt. Er wurde oft ausgelöst durch mein leichtsinniges Verhalten, weil ich mich verschwitzt einer Zugluft aussetzte, oder auch dadurch, dass ich mich bei feuchtem oder kühlem Wetter zu wenig warm kleidete und mich erkältete. Bitte verzeiht mir meine Unachtsamkeit. Diese versuche ich abzustellen, damit ihr und auch ich nicht mehr leiden müssen. Mir war bisher nicht bewusst, dass ich aus kleinen, selbstbewussten Zellen bestehe, die sich mit mir wohlfühlen und freuen, aber auch traurig im Schmerzzustand sein können. Mein falsches Verhalten gegen euch, eigentlich gegen mich selbst, tut mir sehr leid. Dadurch habt ihr immer wieder das Überhandnehmen verschiedener Krankheitserreger, zum Beispiel zerstörerische Viren und Bakterien, erdulden müssen. Sie waren dafür verantwortlich, dass ihr allgemein im Immunsystem geschwächt wurdet. Diese Eindringlinge, als zerstörerische Lebewesen, gehören nicht zu unserem Körpersystem, das nur auf das helfende, aufbauende und erhaltende Lebensprinzip ausgerichtet sein sollte. Durch sie habt ihr ständig massive Probleme. Es müsste aber nicht sein, dass sie sich in großer Anzahl immer wieder in euren gemeinsamen Körper einschleichen und schmerzlichen Schaden anrichten. Deshalb bitte ich euch als eurer Gesamtkörper, Seele und Mensch, nach einer Lösung zu suchen, damit ihr selbstschützend mit den zerstörerischen Krankheitserregern umgehen und fertig werden könnt. Eine Möglichkeit bietet sich an, wenn ihr alle meine Körperzellen, einschließlich denen, die für unser Abwehrsystem zuständig sind, noch intensiver zusammenwirkt. Dabei gebe ich euch den guten Rat, euch mit Gott in euren Zellkernen in Verbindung zu setzen. Von Gott im Zellkern erhaltet ihr die Weisungen, damit ihr zuerst erkennt, um welchen Krankheitserreger es sich handelt und wie ihr ihn mit göttlicher Hilfe aus dem Körper hinaus begleitet. Wehrt er sich massiv dagegen und will den Körper nicht verlassen, obwohl ihr ihn vorher liebevoll darum gebeten habt. Er ist durch seine zerstörerische Wirkung unerwünscht, dann habt ihr auch Selbstverantwortung für unser gemeinsames Leben das gute Recht, ihn anzugreifen und ihn in einen geistig umgewandelten Zustand zu bringen. Euch allen Zellen meines Körpers wünsche ich die absolute Gesundheit, deshalb bitte ich euch, sich gemeinsam für den Liebegeist, Gott im Ich Bin, zu öffnen und ihm eure Sorgen und Probleme mitzuteilen. Solltet ihr bemerken, dass ein unbekannter Krankheitserreger in den Körper gelangte, dann bitte wendet euch gleich an Gott im Zellkern. Dadurch werdet ihr mit mir, eurem Körper, viel früher frei von ihnen und gesund. Wenn ihr sofort reagiert, könnt ihr gemeinsam eine Möglichkeit finden, die Krankheitserreger zu verscheuchen. Sie sind eurer Übermacht nicht gewachsen und werden sich aus Selbstschutz hüten, noch länger in euren Körpern zu verbleiben. Sie werden sich schleunigst bemühen, den Körper über die Ausscheidungsorgane zu verlassen, da sie gegen euer intensives Zusammenwirken und gegen den emsigen Widerstand nichts ausrichten können. Nur durch eure Lauheit und Unaufmerksamkeit können sie sich in euren Körper einschleichen und gesundheitlichen Schaden anrichten. Dies bitte lasst nicht zu. Deshalb seid wachsam und wirkt gemeinsam gegen die Eindringlinge. Sie haben keine Chance, wenn ihr schon zu Beginn ihres Eindringens zusammenhaltet. Habt ihr sie ausfindig gemacht, dann macht sie darauf aufmerksam, dass sie in eurem Körper keine Chance haben, ihr Unwesen zu treiben. Nun seid ihr schutzwirkenden Ordnungshüter in meinem Körper angesprochen. Ihr habt die helfende Aufgabe, vereint dafür zu sorgen, dass keine Krankheitserreger bei euch ihr Unwesen treiben. Bitte lasst nicht zu, dass sie sich lange im Körper aufhalten können. Begleitet sie sofort aus dem Körper und gebt ihnen zu verstehen, dass sie unerwünscht sind und nichts bei euch verloren haben. Ihre zerstörerische Lebensart ist nicht willkommen, da wir dem aufbauenden und erhaltenden Lebensprinzip nachgehen. Bitte teilt ihnen auch noch mit, dass ihr nur bereit seid, lebensaufbauende Stoffe und Substanzen in euren Körper hineinzulassen. Bitte bringt ihnen gleich zu Beginn der Begegnung bei, dass ihr ein Zellenstaat seid, der zusammenhält und sie keine Chancen haben, in eurem gemeinsamen Körper zerstörerisch zu wirken. Dies sagt ihnen deutlich und ernst immer wieder, wenn ihr sie seht. Fürchtet euch nicht vor ihnen, auch wenn sie nicht gerade einladend für eine Kommunikation aussehen. Sie haben keine Macht über euch, auch wenn sie sich zerstörerisch gebärden. Sie werden sofort weichen, wenn ihr im gemeinsamen Zellverbund immer in großer Anzahl auftretet. Sie sind schon gewohnt, die Flucht zu ergreifen, wenn sie merken, hier können sie für sich nichts erreichen. Sie dringen ungehindert in unsere gemeinsamen Körper nur dann ein, wenn sie fürchtende Zellen und Ordnungshüter vor sich sehen. Sofort wenden sie dann ihre gewohnte Taktik an, indem sie euch weitere Furcht einzuflüstern versuchen, damit ihr ihnen den Weg zu verschiedenen Körperbereichen ihres zerstörerischen Wirkens frei macht. Dies lasst bitte nicht zu und seid schlau im Zusammenwirken. Sie werden sofort vom Körper weichen, wenn sie erkennen, ihr haltet fest zusammen. In der Überzahl seid ihr ihnen immer überlegen. Deshalb seid guten Mutes und nie ängstlich, dann können sie sich in keinem Körperbereich festsetzen. Sollten sie es tatsächlich schaffen, in eine schwache Energiezone des Körpers einzudringen, dann steht bitte zusammen und helft den betroffenen Zellen, die sich im erbitternden Abwehrkampf gegen die Eindringlinge befinden. Bitte schaut nicht weg, als ginge es euch nichts an, sondern helft ihnen sofort. Gegen die sich böse verhaltenden Eindringlinge seid ihr nur erfolgreich, wenn ihr geschlossen zusammensteht und gegen sie unerschrocken und unermüdlich vorgeht. Bitte seid euch dessen immer bewusst. Ihr werdet immer gegen die Eindringlinge erfolgreich sein, da in eurem Zellkern die Ich Bin-Gottheit mit ihrer zweipoligen Liebekraft gegenwärtig ist. Sie ist viel stärker als die einpolige Negativkraft der Viren und Bakterien, die in euren Körper eingedrungen sind. Sie haben dann keine Chance, da die zweipolige Gotteskraft im Zellkern viel höher schwingt und auch jede verminderte Schwingung und ungesetzmäßige Information ins reine geistige Leben umwandeln kann. Deshalb freut euch der Tatsache, dass euch der Gottesgeist mit mir, eurem Körper, helfend beisteht. Der Gottesgeist ist euch im Zellkern alle. Nehmt euch vor, ihn öfter zu Rate zu ziehen, denn er gibt euch gute Hinweise für das Leben und auch sehr wichtige zur Abwehr der zerstörerischen Eindringlinge. Bitte seid euch dessen immer bewusst. Ich bitte euch als eurer Körper, euch nicht nur dessen bewusst zu werden, sondern auch einsatzfreudig in kritischen Situationen zu sein. Solltet ihr euch in einem erkälteten Zustand befinden, weil der Gesamtkörper, Mensch und Seele, unvorgesehen plötzlich kalten und ungünstigen Witterungsbedingungen ausgesetzt war, dann gibt es keinen Grund zur Panik. Ihr übersteht diese körperlich schwache Phase bald gut. Wenn ihr, meine geliebten Zellen, einen bedrohlichen Schwachzustand durch eine Verkühlung bemerkt, dann reagiert bitte sofort und wendet euch der Ich-Bin-Gottheit im Zellkern zu, damit in den betroffenen, sich unwohl fühlenden Körperzellen schon Vorsorge getroffen werden kann. Die Gottheit im Kern hilft euch, euch energiemäßig zu sammeln und durch ihre Informationen entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Dies ist im Anfangsstadium einer Erkältung sehr wichtig, um gleich gezielte Maßnahmen zum Neuaufbau der betroffenen Zellen treffen zu können. Hierbei seid ihr darauf angewiesen, euch selbstständig zu helfen und durch entsprechende Vorsorge richtig zu verhalten. Ich stehe euch mit der inneren Verbindung zu Gott bei. Als euer Gesamtkörper versuche ich mich mit dem Gottesgeist in der Seele zu verbinden, damit euch, meinen geliebten Körperzellen, mehr Energien zur Abwehr und schnelleren Genesung zufließen und weitere in Reserve zur Verfügung stehen. Der liebe Geist in euch will immer, dass ihr schnell gesund werdet und es euch gut geht. Deshalb seid auch dann hoffnungsvoll und zuversichtlich bei eurer verantwortlichen Aufgabe, wenn der Körper einmal aus verschiedenen Gründen geschwächt wurde. Bitte lasst euch nicht gehen, wenn ihr Unpässlichkeiten im Körper verspürt, da dies für andere Zellverbände nicht gut ist. Sie werden dadurch ebenso schwach und können resignieren. Sie wollen alle hoch in der Zellschwingung leben, doch wenn eine Gruppe sich in der Resignation befindet, dann wissen sie durch die niedere Gesamtschwingung des Körpers sofort, dass in ihm etwas nicht stimmt. Sie schicken sofort Kundschafter aus, um festzustellen, wo ein Energiemangel im Zellverbund eines Körperbereiches entstanden ist. Sie berichten ihnen, wie es in anderen Körperzonen ausschaut. Sind sie um sie sehr besorgt, dann lassen sie die Köpfe hängen und sind auch traurig. Dies muss nicht sein, wenn ihr euch alle sofort an Gott in eurem Zellkern wendet, um neue nützliche Informationen zu erfahren. Sie helfen euch, ohne besorgt zu sein, gegenseitig auf eine neue Weise beizustehen. Dies bitte ich euch als euer Gesamtkörper immer zu tun, damit ihr euch in unpässlichen Situationen gleich zu helfen wisst. Ihr werdet freudig feststellen und erleben, dass ihr mit mir dadurch viel schneller gesundet und deswegen in körperlichen Schwächephasen noch zuversichtlicher sein werdet. Bitte seid immer bereit, die göttlichen Hilfe und ihre Energie anzunehmen. Diese Information gebe ich euch für euer selbstständiges Wirken in verschiedenen Aufgaben, um Schwächephasen und Unwohlsein im Körper rasch beheben zu können. Ihr wisst nun Bescheid, wie ihr euch mit dem inneren Gottesgeist und mir, dem Gesamtkörper vor aggressiven Eindringlingen besser schützen und erfolgreicher vorgehen könnt, aber auch, wie ihr zusammen schneller gesund werdet und bleibt. Dies solltet ihr euch im kleinen Zellbewusstsein gut merken, damit ihr nach dieser Anweisung immer so vorgeht und wirkt. Als euer Gesamtkörper bitte ich euch darum herzlich sehr, damit wir uns im gemeinsamen Leben wohlfühlen und zusammen noch viel Freude haben.